Abschnitt 8 aus 5 Apfelsinenkerner und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Krüppel, Teil 2. Sehr richtig. Das beweist ohne Zweifel, dass die Angelegenheit viel verwickelter ist, als man anfänglich glaubte. Ich beschloss daher nach reiflicher Überlegung, den Fall einmal aus einem ganz anderen Gesichtspunkt zu betrachten. Aber ich habe dich wirklich schon allzu lange deiner Nachtruhe beraubt, Watson. Ich kann dir das ja gerade so gut morgen auf der Fahrt nach Aldershot erzählen. Bewahre, nun du so weit mit deinem Bericht gekommen bist, darfst du nicht mittendrin aufhören. So viel stand fest, dass Frau Barclay im besten Einvernehmen mit ihrem Gatten war, als sie um 7:30 Uhr das Haus verließ. Zwar pflegte sie nie besonders zärtlich zu sein, wie ich schon erwähnte, aber der Kutscher hatte gehört, dass sie dem Obersten mit freundlichen Worten Lebewohl sagte. Ebenso gewiss war aber auch, dass sie sich bei ihrer Rückkehr sofort in ein Zimmer begeben hatte, wo sie sicher war, ihren Gatten nicht zu treffen, dass sie sich eine Tasse Tee bestellte, eine bei Frauen beliebte Nervenberuhigung, und dass sie ihrem Mann, sobald er eintrat, die heftigsten Vorwürfe zu machen begann. Zwischen 7:30 und 9 Uhr war also offenbar etwas geschehen, wodurch ihre Gefühle für ihn sich völlig umgewandelt hatten. Da nun Fräulein Morrison während dieser 1,5 Stunden fortwährend mit Frau Barclay zusammen gewesen war, musste sie durchaus etwas von der Sache wissen, und wenn sie es 10-mal leugnete. Meine erste Vermutung war, es werde sich zwischen dem alten Barclay und der jungen Morrison etwas eingefädelt haben, was diese der Frau Oberst unterwegs eingestanden hätte. Dadurch ließe sich ihr Zorn bei der Rückkehr erklären, sowie die Behauptung des Fräuleins, dass nichts vorgefallen sei. Aber andererseits sprach wieder die Anspielung auf David dagegen, sowie die zärtliche Liebe, die der Oberst wie allbekannt für seine junge Frau hegte. Von dem Auftreten jenes anderen Mannes ganz zu schweigen, der brauchte ja zu allem Vorhergegangenen in keinerlei Beziehung zu stehen. Es wurde mir schwer, irgendwo festen Fuß zu fassen, doch gab ich den Gedanken an ein geheimes Einverständnis zwischen dem Obersten und Fräulein Morrison schließlich auf, bestärkte mich aber umso mehr in der Überzeugung, dass die junge Dame Auskunft darüber geben könne, aus welchem Grunde Frau Barclays Gefühle für ihren Gatten sich plötzlich in Hass verwandelt hätten. So beschloss ich denn, Fräulein Morrison aufzusuchen, um ihr zu erklären, ich sei zu der Gewissheit gelangt, dass sie Licht in die Sache zu bringen vermöchte. Falls sie ihre Aussage verweigere, würde ihre Freundin als des Mordes angeklagt vor Gericht erscheinen müssen. Das Fräulein ist ein zartes, schlankes Wesen mit blondem Haar und schüchterner Miene, doch fehlt es ihr weder an Scharfsinn noch gesundem Menschenverstand. Sie sah eine Weile schweigend und nachdenklich vor sich hin, aber plötzlich hob sie den Blick, schaute mich fest an und erstattete ihren merkwürdigen Bericht, den ich dir so kurz wie möglich mitteilen will. »Meine Freundin hat mir das Versprechen abgenommen, die Sache geheim zu halten, und ich pflege mein gegebenes Wort nicht zu brechen«, sagte sie. »Aber da eine so schwere Anklage gegen Frau Barclay vorliegt und sie selbst durch ihre Krankheit gehindert ist, Zeugnis abzulegen, so fühle ich mich von dem Versprechen entbunden. Ich will ihr helfen, so gut ich kann, und Ihnen alles, was am Montagabend geschehen ist, ausführlich erzählen.« Wir verließen die Missionssitzung etwa um 8:45 und mussten auf dem Heimweg durch die Hudsonstraße gehen, die sehr still und menschenleer ist. Auf der linken Seite brannte eine einzige Laterne. Als wir in deren Nähe waren, kam uns ein Mann entgegen, der ganz verkrüppelt aussah. Der Kopf steckte ihm tief in den Schultern, er ging mit gebeugten Knien und gekrümmtem Rücken und trug eine Art Kasten an einem Band über der Achsel. Während wir an ihm vorüberschritten, sah er in die Höhe, der Lichtschein fiel auf uns, er blieb stehen und schrie mit furchtbarer Stimme, Mein Gott, es ist Nancy! Frau Barclay wurde bleich wie der Tod und wäre zu Boden gefallen, hätte sie der schreckliche Krüppel nicht festgehalten. Ich wollte eben nach der Polizei rufen, als ich sie zu meiner Verwunderung ganz höflich mit dem Menschen sprechen hörte. Ich hielt dich schon seit 30 Jahren für tot, Henry, sagte sie mit bebender Stimme. Das bin ich auch, entgegnete er, und mich überlief es kalt bei dem grauenhaften Ton seiner Stimme. Sein Gesicht war finster und abschreckend, und der grimmige Blick seiner Augen verfolgte mich noch im Traum. Haar und Bart waren stark mit Grau vermischt und seine welke, faltige Haut ganz zusammengeschrumpft. »Bitte geh ein wenig voraus«, sagte Frau Barclay zu mir. »Ich möchte ein Wort mit diesem Manne reden. Fürchte nichts für mich.« Wie sehr sie sich aber auch bemühte, ihrer Stimme Festigkeit zu geben, so bebten ihr doch die Lippen und sie sah leichenblass aus. Ich tat, was sie verlangte, und die beiden sprachen ein paar Minuten miteinander. Dann kam Frau Barclay mit zornsprühenden Blicken die Straße herunter und ich sah den Krüppel am Laternenpfahl stehen, wo er wie rasend vor Wut die geballten Fäuste schüttelte. Sie sprach kein Wort, bis wir vor unserer Haustür standen, dann fasste sie mich bei der Hand und bat mich, niemand etwas von der Begegnung zu sagen. »Es ist ein früherer Bekannter von mir, der in der Welt heruntergekommen ist«, sagte sie. Als ich ihr Stillschweigen gelobte, küsste sie mich und ich habe sie seitdem nicht wiedergesehen. »So, jetzt wissen Sie alles, was ich der Polizei vorenthalten habe, weil ich keine Ahnung von der Gefahr hatte, die meine Freundin bedroht. Ich weiß, es kann ihr nur zum Vorteil gereichen, wenn man die volle Wahrheit erfährt.« Wie du dir denken kannst, Watson, war Fräulein Morrisons Aussage für mich ein Lichtstrahl in dunkler Nacht. Alles, was bisher außer Zusammenhang schien, ließ sich jetzt mit Leichtigkeit aneinanderreihen und ich hatte eine Art Vorgefühl von dem ganzen Verlauf der Sache. Mein nächster Schritt musste natürlich sein, den Mann aufzusuchen, der solchen merkwürdigen Eindruck auf Frau Barclay gemacht hatte. Hielt er sich noch in Aldershot auf, so konnte das nicht schwer sein. Dort wohnen verhältnismäßig nur wenige Leute aus dem Bürgerstande und ein Krüppel wäre sicherlich nicht unbemerkt geblieben. Ich verbrachte einen ganzen Tag auf der Suche und zur Nachtzeit hatte ich ihn gefunden. Das war erst heute Abend, Watson. Der Mann heißt Henry Wood und wohnt zur Miete in der nämlichen Straße, wo ihm die Damen begegnet sind. Erst seit 5 Tagen ist er hier am Ort. Ich stellte mich der Wirtin als Beamter vor, der die Wohnungslisten auszufüllen hat, und wir plauderten allerlei miteinander. Der Mann ist von Beruf Taschenspieler und Zauberkünstler. Er geht bei einbrechender Nacht in den Schenken herum und gibt Vorstellungen. In seinem Kasten trägt er ein Tier, vor dem die Wirtin in großer Angst zu schweben scheint, weil sie noch nie ein solches Geschöpf gesehen hat. Er braucht es bei seinen Kunststücken, wie sie mir sagt. Sie meinte auch, sie begriffe gar nicht, wie der Mann mit seinen verkrümmten Gliedmaßen überhaupt leben könne. Manchmal rede er in einer ganz fremdartigen Sprache und während der beiden letzten Nächte hätte sie ihn in seinem Schlafzimmer stöhnen und schluchzen hören. An Geld mangle es ihm nicht, er habe ihr auch eine Summe in Verwahrung gegeben und darunter sei eine seltene Münze. Sie zeigte mir das Geldstück und denke dir nur, Watson, es war eine indische Rupie. Nun weißt du also genau, wie die Sachen stehen, mein lieber Junge, und wozu ich dich brauche. Es liegt auf der Hand, dass der Mann den Damen an jenem Abend von fern gefolgt ist und den Streit zwischen den Ehegatten durch das Fenster gesehen hat. Er lief herzu und das Tier entsprang aus seinem Kasten. Das alles unterliegt keinem Zweifel, aber was dann im Zimmer geschehen ist, vermag uns kein Mensch auf der Welt genau zu berichten, außer er allein. Und du willst ihn darum befragen? Ganz gewiss, aber in Gegenwart eines Zeugen. Der Zeuge soll ich sein? Ja, wenn du nichts dagegen hast. Kann er die Sache aufklären, so ist mir's recht. Weigert er sich, so bleibt uns keine Wahl, als einen Haftbefehl zu holen. Woher weißt du aber, dass er noch da sein wird, wenn wir ihn aufsuchen? Ich habe schon meine Maßregeln getroffen. Ein paar von meinen Jungen aus der Bakerstraße sind für ihn als Wache bestellt und würden sich wie die Kletten an ihn hängen, wohin er auch ginge. Wir finden ihn morgen in der Hudsonstraße, Watson. Jetzt aber würde ich selbst ein Verbrechen begehen, wenn ich dich nicht endlich zur Ruhe kommen ließe. Wir gönnten uns nur wenige Stunden Schlaf. Schon um die Mittagszeit befanden wir uns zusammen auf dem Schauplatz des Trauerspiels und schlugen sofort den Weg nach der Hudsonstraße ein. Wie gut es auch Holmes sonst verstand, seine Gemütsbewegung zu verbergen, so merkte ich ihm doch jetzt die mühsam unterdrückte Aufregung an. Auch ich empfand etwas von der Spannung des Jägers und zugleich einen gewissen geistigen Genuss, den mir die Teilnahme an seinen Untersuchungen stets bereitet. »Hier ist die Straße«, sagte er, als wir um die Ecke bogen und eine kurze Querstraße mit zweistöckigen Backsteinhäusern vor uns sahen. »Ah, und da kommt auch Simpson, mir Bericht zu erstatten.« »Er ist drinnen, Herr Holmes«, rief ein kleiner Gassenjunge, der uns entgegengelaufen kam. »Brav, Simpson«, sagte mein Freund ihm das Haar streichend. »Komm jetzt, Watson, dies ist das Haus.« Er schickte seine Karte hinein und ließ sagen, es handle sich um die Besprechung einer wichtigen Angelegenheit. Wenige Minuten später standen wir dem Mann gegenüber, um dessen Willen wir die Fahrt unternommen hatten. Trotz des warmen Wetters hockte er am Feuer und das Zimmer war so warm wie ein Backofen. Er saß ganz zusammengekrümmt auf dem Stuhl und man sah deutlich, wie verkrüppelt seine Gestalt war, doch trug sein hageres, sonnverbranntes Gesicht noch unverkennbare Spuren früherer Schönheit. Aus seinen gelb unterlaufenen, gallsüchtigen Augen blickte er uns misstrauisch an und deutete, ohne zu sprechen oder sich zu erheben, auf zwei Stühle, die im Zimmer standen. »Sie sind Herr Henry Wood aus Indien, wenn ich nicht irre«, sagte Holmes in freundlichem Ton. »Ich möchte über den Tod des Obersten Barclay ein Wort mit Ihnen reden.« »Was sollte ich wohl davon wissen?« »Das muss ich zu erfahren suchen. Falls nämlich die Sache nicht aufgeklärt wird, würde Frau Barclay, die Sie von früher her gut kennen, aller Wahrscheinlichkeit nach des Mordes angeklagt werden.« Der Mann schrak heftig zusammen. »Ich weiß nicht, wer Sie sind«, rief er noch, »woher Sie erfahren haben, was Sie wissen, aber ist das wahr, was Sie sagen? Wollen Sie es beschwören?« »Jawohl, man wartet nur darauf, dass Sie wieder zu Bewusstsein kommt, um Sie festzunehmen.« »Großer Gott, gehören Sie selbst zur Polizei?« »Nein.« »Was geht Sie dann die Sache an?« »Es muss jedermann darum zu tun sein, dass keine Ungerechtigkeit geschieht.« »Auf mein Wort, sie ist unschuldig.« »Dann sind Sie der Mörder?« »Nein, ich nicht.« »Wer hat denn den Obersten Barclay umgebracht?« »Das Gericht des Himmels hat ihn ereilt, aber, das sage ich Ihnen, hätte ich ihm den Schädel eingeschlagen, wie es meine Absicht war, so wäre ihm nur geschehen, was er reichlich um mich verdient hat. Wenn ihn die Angst seines bösen Gewissens nicht zu Boden gestreckt hätte, so wäre sein Blut höchstwahrscheinlich von meiner Hand geflossen. Sie wollen seine Geschichte von mir hören? Na gut, ich habe keinen Grund, sie zu verschweigen. Was ich Ihnen erzählen werde, gereicht mir nicht zur Schande. Jetzt sitze ich hier vor Ihnen mit meinem krummen Buckel und habe keine gerade Rippe mehr am ganzen Leibe, aber es hat eine Zeit gegeben, da war der Corporal Henry Wood der strammste Soldat im 117. Regiment. Wir standen damals in Indien in Cantonment, der Ort hieß Burti. Der jüngst verstorbene Barclay war Unteroffizier in derselben Kompanie wie ich, die angebetete Schönheit des Regiments, aber das herrlichste Mädchen, welches je auf Erden gelebt hat, war Nancy DeVoy, die Tochter des Feldwebels. Zwei Männer bewarben sich um ihre Hand und sie erwiderte die Liebe des einen. Sie sehen mich am Krüppel hier am Feuer kauen und werden lächeln, wenn ich ihnen sage, dass sie mich liebte, weil meine stattliche Gestalt ihr so wohl gefiel. Nancy's Herz gehörte mir, aber ihr Vater hatte sich in den Kopf gesetzt, dass sie Barclay heiraten solle. Ich war nur ein leichtes Blut, ein rechter Sausewind, und er hatte höhere Bildung genossen und stand bei den Vorgesetzten gut angeschrieben. Das Mädchen aber hielt treulich zu mir, und ich hoffte schon, sie würde mein Eigen werden, als der Aufstand losbrach und alle Schrecken der Hölle ringsumher im Lande wüteten. Unser Regiment war in Burr Tee eingeschlossen, samt einer Abteilung Artillerie, einer Kompanie 6 und Scharen von Bürgersleuten, Frauen und Kindern. 10.000 Rebellen standen rings um die Stadt und bewachten uns wie eine Meute Jagdhunde das eingefangene Wild. In der zweiten Woche der Belagerung stellte sich Wassermangel ein und die Frage entstand, ob es möglich sein würde, uns mit General Neil in Verbindung zu setzen, der mit seinem Heer das Land heraufgezogen kam. Uns samt allen den Weibern und Kindern bis zu ihm durchzuschlagen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Wir konnten nur auf Rettung hoffen, wenn er uns Entsatz brachte. In dieser Not trat ich vor und sagte, ich wolle versuchen, mich zu General Neil durchzuschleichen, um ihm Kunde zu bringen von unserer gefährlichen Lage. Man ging auf mein Anerbieten ein, und da Barclay die Umgegend besser kannte als irgendjemand, besprach ich den Plan mit ihm, und er zeichnete mir genau die Route auf, die ich einschlagen musste, um durch die Rebellenlinien zu kommen. Doch dieselbe Nacht begab ich mich um 10 Uhr auf die Reise. Es galt, 10.000 Menschenleben zu retten, aber ich dachte damals nur an sie, als ich in der Finsternis über die Festungsmauer stieg. Mein Weg ging durch ein ausgetrocknetes Schlossbett, in welchem ich mich vor den feindlichen Schildwachen zu verbergen hoffte. Aber als ich um eine Ecke bog, lief ich geradewegs 6 Männern in die Arme, die dort im Dunkeln auf mich lauerten. Mit einem Schlag war ich zu Boden gestreckt und rasch an Händen und Füßen gebunden. Weit niederschmetternder aber war es für mich, als ich wieder zu Bewusstsein kam und auf ihre Reden horchte, von denen ich genug verstand, um zu begreifen, dass mein eigener Kamerad, der mir den Weg vorgezeichnet, mich mit Hilfe eines eingeborenen Dieners verraten und den Feinden in die Hände geliefert hatte. Ich brauche bei diesem Teil meiner Geschichte nicht lange zu verweilen. Bertie wurde tags darauf durch General Neil entsetzt, aber mich schleppten die Rebellen fort nach ihrem Schlupfwinkel, und es vergingen lange Jahre, ehe ich wieder einen Weißen zu Gesicht bekam. Man marterte mich grausam. Ich versuchte zu entfliehen, man fing mich wieder und folterte mich abermals. Wie ich misshandelt worden bin, sehen Sie ja selbst. Einige von den Leuten flohen nach Nepal und schleppten mich mit. Später gingen sie hinauf in die Berge. Die dortigen Eingeborenen erschlugen die Rebellen und zwangen mich eine Zeit lang, ihnen Sklavendienste zu tun. Endlich entkam ich, wanderte aber nordwärts anstatt nach Süden, bis ich nach Afghanistan gelangte. Dort irrte ich jahrelang umher und kam dann wieder ins Panjab, wo ich meist unter den Eingeborenen lebte und mir durch die Zauberkünste, die ich gelernt hatte, meinen Unterhalt erwarb. Weshalb sollte ich, elender Krüppel, nach England zurückkehren und meine alten Kameraden aufsuchen? Nicht einmal der Durst nach Rache konnte mich dazu bewegen. Weit besser, dass Nancy und meine früheren Gefährten glaubten, der unglückliche Henry Wood sei umgekommen, als dass sie ihn in seiner Jammergestalt am Stabe einherwanken sehen. Niemand zweifelte an meinem Tode, und mir war das recht. Ich erfuhr, dass Barclay mit Nancy verheiratet sei und dass er rasch in der Rangliste des Regiments emporstieg, doch selbst das löste mir nicht die Zunge. Wird man aber alt, so sehnt man sich nach der Heimat. Seit Jahren träumte ich von dem schönen Grün der Wiesen und Hecken Englands, und endlich beschloss ich, sie noch vor meinem Tode wiederzusehen. Ich hatte Geld genug, um die Überfahrt zu bezahlen, dann kam ich hierher unter die Soldaten, wo es mir an Verdienst nicht mangelt, denn ich kenne ihre Art und weiß, was ihnen Vergnügen macht. »Ihr Bericht ist höchst interessant«, sagte Sherlock Holmes. »Von der Begegnung mit Frau Barclay und wie Sie einander wiedererkannten, habe ich bereits gehört. Nun folgten Sie ihr nach dem Hause, sahen durch das Fenster, wie sie ihren Gatten Vorwürfe machte und ihn vermutlich über sein schändliches Verfahren gegen sie zur Rede stellte. Der Zorn übermannte sie, rasch liefen sie über den Rasenplatz und stürmten in das Zimmer hinein.« »Ja, das tat ich, Herr. Und als Barclay meiner einsichtig wurde, verzerrten sich seine Züge auf die entsetzlichste Art. Er stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf gegen das Kamingitter. aber sein Leben war schon vorher entflohen. Der Tod stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Mein bloßer Anblick ist ihm wie ein giftiger Pfeil mitten durch das schuldbeladene Herz gegangen. Und dann? Dann fiel Nancy in Ohnmacht und ich nahm ihr den Zimmerschlüssel aus der Hand, um die Tür zu öffnen und Hilfe zu holen. Aber nach kurzer Überlegung schien es mir besser, mich davon zu machen. Der Schein sprach zu sehr gegen mich und jedenfalls wurde mein Geheimnis verraten, wenn man mich gefangen nahm. Hastig steckte ich den Schlüssel in die Tasche und ließ meinen Stock fallen, während ich auf Teddy Jagd machte, der am Vorhang in die Höhe lief. Sobald ich ihn wieder im Kasten hatte, aus dem er entschlüpft war, machte ich mich so rasch ich konnte aus dem Staube. »Wer ist Teddy?« fragte Holmes. Der Mann lehnte sich vor und öffnete den Schiebedeckel von einem Behälter, welcher im Winkel stand. Sofort schlüpfte ein schönes, rotbraunes Tier heraus. Es war geschmeidig und schlank von Gestalt, hatte eine lange, dünne Nase, kurze Beine wie ein Wiesel und die prächtigsten roten Augen, die mir je vorgekommen sind. »Es ist eine indische Manguste«, rief ich. »So sagen manche andere, nennen es Ichneumon«, meinte der Mann. »Bei mir heißt Teddy nur der Schlangenfänger und er hascht eine Kobra im Unsehen. Ich habe hier eine ohne Giftzähne, die Teddy jeden Abend fangen muss zur Belustigung der Soldaten in der Kantine. Haben Sie sonst noch eine Frage, Herr?« »Vielleicht werde ich mich nochmals an Sie wenden müssen, falls Frau Barclay ernstlich in Gefahr kommt.« »Dann würde ich natürlich Zeugnis ablegen.« »Außerdem hätte es keinen Zweck, das alte Verbrechen des Toten ans Licht zu ziehen, wie schändlich er auch gehandelt hat. Sie haben wenigstens die Genugtuung, dass seine Gewissensbisse über die verruchte Tat ihn 30 Jahre lang nicht zur Ruhe kommen ließen.« »Doch da drüben geht eben Major Murphy vorbei. Leben Sie wohl, Wood. Ich muss mich erkundigen, was seit gestern geschehen ist.« Wir holten den Major noch ein, bevor er um die Ecke bog. »Ah, Sie sind es, Holmes. Haben Sie schon gehört, dass der ganze Lärm unnötig gewesen ist? Wieso denn? Die Totenschau ist gerade zu Ende. Die ärztliche Untersuchung hat klar bewiesen, dass Barclay am Schlagfluss gestorben ist. Also war die Lösung schließlich sehr einfach, wie Sie sehen.« »Jawohl, merkwürdig leicht zu finden«, sagte Holmes lächelnd. »Komm, Watson, ich glaube, man bedarf unser nicht weiter in Aldershot.« »Eins begreife ich noch immer nicht«, sagte ich auf dem Weg zum Bahnhof. »Wenn der Oberst James hieß und der andere Henry, wie kam da der Name David mit ins Spiel?« »Dies einzige Wort hätte mir die Geschichte offenbaren müssen, mein lieber Watson, wenn ich der scharfe Verstandesmensch wäre, als den du mich so gern hinstellst. Es enthielt augenscheinlich einen schweren Vorwurf.« »Einen Vorwurf?« »Jawohl. Auch König David ist dann und wann auf Abwege geraten, und zwar bei einer gewissen Gelegenheit auf ganz ähnliche Weise wie der Sergeant James Barclay. Du erinnerst dich wohl der kleinen Begebenheit mit Urias und Bathseba. Ich bin nicht mehr ganz fest in der Bibelkunde, aber du wirst die Geschichte, wenn ich nicht irre, im 1. oder 2. Buche Samuelis finden. Ende von Abschnitt 8.